Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Vortragsveranstaltung mit dem Titel Die Romantik des Weltfriedens, Antizionismus und Antisemitismus. Dies ist die Auftaktveranstaltung der Vortragsreihe Die Feinde Israels. Und diese wird veranstaltet vom Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus Leipzig sowie dem Jungen Forum der DIG Leipzig. Wir danken zahlreichen Unterstützern. Ich werde jetzt nicht alle Finanziers einzeln aufführen, nur die beiden aus Leipzig einfach mal. Der Arbeitskreis Gesellschaftskritik und die Initiative Emanzipation und Antifaschismus. Der Referent des heutigen Abends ist Felix Bartels. Felix Bartels hat klassische Philologie und Philosophie in Berlin studiert und ist freier Publizist und Lektor. Und der Vortrag, den er heute halten wird, basiert auf einem Essay, den er bereits 2012 in der ersten Fassung geschrieben hat. Dort trug er den Titel oder trägt den Titel Nahost, Nahost, die Romantik des Weltfriedens und wird in überarbeiteter Form im Band Odysseus, wer zu Hause geblieben, Schutzschrift mit Anhang erscheinen. Und zwar, wenn alles gut läuft, im August diesen Jahres. Aber wir werden sehen. Wir hoffen, dass es soweit dann bis dahin klappen wird. Soweit zunächst von mir, also zum Ablauf noch kurz. Wir werden zunächst einen Vortrag von Felix Bartels hören und danach wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Soweit und damit übergebe ich das Wort an Felix Bartels. Also, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und meinem Vortrag lauschen wollen oder meinem Text lauschen wollen. Ich werde den Text heute nicht vollständig lesen, weil er einfach zu lang ist dafür, damit ich die Stunde einhalten kann. Der Text zerfällt in drei Teile. Er besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich gewissermaßen mit der Stoffebene. Das ist quasi der Nahostkonflikt selber und die ihm innewohnende Asymmetrie. Den lasse ich großen Teil aus, ja, weil das ist das, worauf man verzichten kann. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Antizionismus und der dritte mit dem Antisemitismus. Also es wird immer abstrakter zum Ende hin. Je müder Sie werden, desto schwieriger wird es zu folgen. Also ich fange jetzt einfach an. Der Nahostkonflikt gleicht dem Passierschein A38 darin, dass unweigerlich verrückt wird, wer sich damit befasst. Schon aufgrund seiner Vorgeschichte, den Jahrhunderten europäischer und orientalischer Verfolgung und ihrem im äußersten Gedanken selbst nicht mehr zu steigernden Höhepunkt, dem Holocaust. Die Katastrophe berührt und wer behauptet, im Angesicht dieser Geschichte ganz nüchtern bleiben zu können, belügt zunächst sich selbst und hernach alle anderen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade diejenigen, die erklären, sich von der Shoah ihren Blick auf den Nahostkonflikt in keiner Weise trüben zu lassen, dieselben sind, die den giftigsten Unsinn über ihn verbreiten. An der Geschichte eines Genozids nicht verrückt zu werden, bedeutet, sich dieser Wirkung zu stellen, sie bewusst zu machen, das Außerordentliche als Außerordentliches zu begreifen, nur auf die Art lässt es sich beherrschen. Und deswegen ist es so schwer, unbefangen über das Thema zu reden. Alle Äußerungen der Vernunft erhalten fast automatisch eine Schlagseite, da Vernunft dort, wo die Formen der Unvernunft dominieren, zum Kämpfen verdammt ist. Auf das Niveau der Aufklärung zu sinken ist, was sie zwar kann, wo sie aber dennoch nicht ganz bei sich ist. Gegen die Einseitigkeit zu polemisieren, ist etwas anderes als nicht einseitig zu sein. Wer kämpft, wird nie ganz gerecht sein können. Es ist ja sinnvoll, dass Schwerter nicht auch noch am Heft scharf sind. Ich meine Israel betreffend vier Haltungen, allgemeine Haltungen, unterscheiden zu können. Da wäre erstens die anti-israelische, die offen antizionistische Parole, von offen antizionistischen Parolen bis zum vor allem gefühlsbeladenen Entsetzen über den fortlaufenden Krieg reicht, und deren innerster Mechanismus darin besteht, die Schuld historisch oder aktuell der israelischen Seite zuzuschieben. Also allein ihr dieser Seite zuzuschieben. Diese Haltung findet sich in allen politischen Parteien wieder und sie stellt aufs Ganze gerechnet zumindest die relative und je nach Schärfegrad der Begriffe auch die absolute Mehrheit. Die zweite Haltung ist die der Äquidistanz, die sich ins Unverbindliche zurückzieht, aber eben deshalb, weil dem Konflikt selbst eine Asymmetrie eignet, unvermeidlich anti-israelisch wird. Äquidistanz bedeutet eine äußerliche Mitte, eine mit dem Zollstock. In gesellschaftlichen Zusammenhängen kann die Mitte aber nicht arithmetisch bestimmt werden, sondern muss bezogen sein auf uns, auf den konkreten Fall, auf das Verhalten und die Bedürfnisse der involvierten Akteure. Wer eine äquidistante Position einnimmt, tut das in aller Regel, um sich unverdächtig zu machen. Wer nach der Mitte der Sache sucht hingegen, tut das, weil er es wissen will. Die dritte Haltung ist die einseitige Parteinahme für Israel, also jener Fall von Israel-Solidarität, der insbesondere an Panzer- und Gay-Pride-Bildern kenntlich ist, was in der Regel bei Leuten Umgang findet, die ihre Solidarität wohl nur dadurch aufrechterhalten können, dass sie die negativen Seiten ihres Objekts ausblenden. In dieser Haltung wird, ebenso wie in der anti-israelischen, prinzipiell kein Unterschied gemacht zwischen einer partikularen Position innerhalb Israels, also zum Beispiel der Regierung Netanjahu, und dem zionistischen Gesamtinteresse. Davon zu unterscheiden wäre eine vierte Haltung, deren grundsätzliche Parteinahme für Israel nicht Voraussetzung, sondern Resultat der Auseinandersetzung ist, mit dem gedanklichen Komplex, in dem die Asymmetrie des Konfliktes erkannt wird, ohne dass die schwierigen Elemente, die Paradoxien, Pathologien, die partikularen Instrumentalisierungen einer der beiden Seiten vollständig verdrängt werden müssen. Es ist kein Geheimnis, dass ich dieser Haltung die größten Chancen einräume, zu sinnvollen Ergebnissen zu gelangen. Doch selbst von ihr gilt, was eben allgemein gesagt worden, sie kann nicht völlig frei bleiben vom Partikularen, weil sie als Position in einem Meinungsfeld natürlich auf die ihr entgegengesetzten Tendenzen reagieren muss. Man ist so sehr damit beschäftigt, zu widerlegen, was habe ich geschrieben, wie es sich nicht verhält, dass man kaum noch dazu kommt, zu schreiben, wie es sich verhält. Der Antizionismus ist in seinem Irrsinn besonders gründlich, denn er arbeitet mit falschen Prämissen und mit falschen Ableitungen. Und was immer noch dazwischen passt, ist dann verlässlich ebenso falsch. Dabei bedient er sich einer Sprache, die bewegen soll, zugleich aber mitteilt, wodurch der Sprechende bewegt ist. Und in all dem Chaos aus unfreiwilligen und freiwilligen Auskünften springt der Antizionist in der Diskussion, also dort, wo er seine Meinung nicht bloß äußert, sondern auch verteidigt, scheinbar willkürlich zwischen allen möglichen Ebenen und wirft, wie es ihm gerade frommt, Ursache und Wirkung, Vergangenheit und Gegenwart, Kontext und Kontext durcheinander. Dabei stets sein Maßstab für richtig und falsch wechselnd, je nachdem, ob Israel gerade angegriffen oder seine Feinde verteidigt werden sollen. Dieses Überladen mit Fehlleistung macht es unmöglich, eine Kritik daran adäquat zu gestalten. Man verzettelt sich und findet kein Ende. Inge Höger zum Beispiel macht in 3 Sätzen mehr falsch, als man auf 30 Seiten richtigstellen kann. Ist so. Das ist keine Gipfelleistung, sondern allergewöhnlichster Bewegungsschnitt. Die Hauptwaffe des zeitgenössischen deutschen Antizionismus ist, seine Gegner mit der Widerlegung seiner Anwürfe beschäftigt zu halten. So, das, was ich jetzt auslasse. Es geht weiter. Okay. Ich bin kein Historiker und meine auch nicht, das Geschreiß einiger Seeloten wegen einer werden zu müssen. Wer wissen will, kann wissen. Die Frage, was man mit dem Wissen anstellt, ist viel schwieriger. Denkweisen, würde ich sagen, interessieren mich sehr und es geht mir also kaum um die zum Geschäft der Propaganda gehörenden Verfälschungen gesellschaftlicher Tatsachen. Es geht um das Bedürfnis, das hinter solchen Handlungen steckt. Die häufig wiederholte Einschätzung etwa, Israel müsse mehr für den Frieden tun, wird, so richtig sie als politische Forderung ist, oft von einer Rechnung begleitet, die unterstellt, es liege in Israels Hand, den Konflikt zu beenden und lediglich seine übertriebene Wachsamkeit halte diesen aufrecht. Das wäre selbst dann, wenn es stimmte, falsch. Denn wer dieses Argument vorträgt, schreibt der einen Konfliktpartei die Fähigkeit zu, Entscheidungen für die andere Seite mitzutreffen. Die arabischen Beteiligten erscheinen damit als bloße Reaktionsmasse, die sich stets so bewegen wird, wie die israelische Partei es bei ihren Handlungen vorsieht. Der Terrorismus wird nicht denen zugeschrieben, die ihn unternehmen, sondern denen, die zu seinem Ziel werden. So überschätzt man einerseits die Handlungsmöglichkeiten der Israelis, wie man andererseits den Arabern die Verantwortung für ihr Treiben abspricht, sie also so behandelt, wie man es sonst mit Kindern oder Unzurechnungsfähigen tut. Die Unfreunde des israelischen Staats werden nicht müde, sich darüber zu beklagen, dass man ihnen gegenüber fortwährend mit dem wedle, was sie Antisemitismuskeule nennen. Aber wie anders soll man eine Denk- und Verhaltensweise beurteilen, die komme, was da wolle, die Schuld auf der jüdischen Seite sucht, die mit inkonsistenten Argumenten arbeitet, solange diese nur die gewünschte Schuldzuweisung leisten, die Israel selbst die bloße Verteidigung der eigenen Existenz noch vorwirft und diesem Staat rät, jegliche Angriffe geduldig zu ertragen und der Welt auf die Art endlich sich selbst opfern, den ersehnten Frieden zu bringen, die ihm unter Hinweis auf seine Gründungsgeschichte wie auf seinen gegenwärtigen Zustand die Legitimität abspricht, die ferner jede Handlung dieses Staates übertreibt, aus dem Zusammenhang reißt, ihm nur die schlechtesten Absichten unterstellt, ihm dort, wo er mit dem Säbel rasselt, Barbarei und wo er sich um Frieden bemüht, Heuchelei vorwirft. die ihm folglich alles, was er tut, zum Nachteil auslegt und ihn überhaupt mit anderen Maßstäben misst als jeden anderen Staat. Bloße Dummheit ist, wie bloße Vernunft, überparteilich. Sie richtet sich mal gegen dies, mal gegen das. Es ist die immer selbe Tendenz der sich für nüchtern haltenden Kritik, die es unmöglich macht, nicht von Antisemitismus zu sprechen. Woran man den Antisemiten von heute erkennt? Na, zum Beispiel daran, dass er keine Antisemiten erkennt. Die Judenhasser unserer Tage glauben, keine Judenhasser zu sein, weil sie ja nicht von Juden, sondern bloß von Israel oder den Zionisten reden. Den einfachen und von keinem bestrittenen Umstand, dass ein Unterschied zwischen einer ursprünglichen und einer gewählten Zugehörigkeit besteht, verkehren sie in die Vorstellung, dass jemand, sobald er bloß nicht Juden, sondern Zionisten sagt, schon kein Antisemit mehr sein könne. Die Möglichkeit, dass derselbe Hass sich in verschiedenen Gestalten reproduzieren kann, kommt auf der weltanschaulichen Landkarte dieser Zeitdenker ebenso wenig vor wie die plausible Einsicht, dass das antisemitische Bedürfnis sich nach den Schrecknissen der Shoah kaum je wieder so offen zu erkennen geben konnte wie vor 1945. Und dass folglich die Suche nach verdeckenden Begriffen wie etwa Zionismus, Ostküste oder Israel-Lobby die ganz natürliche Reaktion des bestehenden Antisemitismus sein musste. Wer einem anderen Antisemitismus vorwirft, weiß, dass er Krawall stiftet. Er sollte also gute Gründe haben, einen solchen Vorwurf zu erheben. Dort, wo der Vorwurf begründet ist, ist der Krawall die unvermeidliche Begleiterscheinung, um die man sich dann im Folgenden nicht weiter zu kümmern braucht. Die Begründung ist mithin alles, was zählt. Antisemiten sind immer beleidigt, wenn man ihnen auf die Schliche kommt, ob man das böse A-Wort nun sagt oder nicht. Bekanntlich redet man ohnehin nicht mit ihnen, sondern nur über sie, und es schadet deswegen nicht, die Begriffe, mit denen man operiert, etwas zu klären, zumal der Umstand, dass sie oft definiert und öfter missbraucht worden sind, die Erklärung, was man selbst unter ihnen versteht, nur umso dringlicher macht. Was also ist Antisemitismus, was Antizionismus? Ich beginne, Marx mir verzeihen, mit dem Besonderen und steige hernach zum Allgemeinen hinab. Da bei diesem Thema der seltsame Fall vorliegt, dass die Sache desto verwickelter scheint, je abstrakter man sie fasst. Die Erscheinung ist hier klarer als das Wesen, aber das muss ja nicht so bleiben. Erschwert wird der Blick dadurch, dass es keinen Kanon, keinen verbindlichen Theoriekorpus gibt, der von den Beteiligten mehr oder weniger anerkannt ist. Der Antizionismus ist keine Buchreligion. Es liegt vielleicht eine Art Geschichte zwischen Rosenbergs staatsfeindlichem Zionismus und Butlers Parting Ways, aber deren Stationen passen sich eher der jeweiligen Weltlage an, als dass man sagen könnte, sie bauten direkt aufeinander auf. Der Antizionismus lebt ganz im Moment, ganz in der Bewegung. Deswegen ist er vor allem aus der unmittelbaren Anschauung seines Treibens heraus erkennbar. Der Täter, weiß die forensische Psychologie, kann in einem Verhör das Blaue aus dem Himmel herauslügen. Aber es gibt einen Moment, in dem er ganz ehrlich ist. Den nämlich, worin er seine Tat begeht. Auch von der Politik, meine ich, gilt, dass Entscheidungen schwerer wiegen als Erklärungen. Vor uns steht der Antizionismus als diejenige Meinung, auf die sich die engagierten Unfreunde Israels weitgehend einigen können. Sie kritisieren den Staat für seine Natur. Sie stoßen sich nicht an einzelnen Handlungen oder einigen Fehlerstellen in seiner Verfassung, obwohl sie dergleichen natürlich, wo immer es passt oder auch nicht passt, zur Begründung ihres Verdikts heranziehen. Es ist möglich, sich an konkreten militärischen Aktionen oder politischen Entscheidungen zu stören, ohne Antizionist zu sein. Es ist sogar möglich, prinzipielle Eigenschaften der Verfassung, zum Beispiel das Fehlen einer säkularen Eheschließung, zu kritisieren, ohne Antizionist zu sein. Die Frage ist, ob die Kritik auf das zionistische Projekt gerichtet ist, eine staatliche Schutzmacht gegen die betriebene Verfolgung einzurichten. Dort, wo diese Notwendigkeit geleugnet oder behauptet wird, die Schutzmacht bringe die Verfolgung allererst hervor, ist von Antizionismus zu sprechen. Indem Antizionisten sich an dem stoßen, was Israel ist, stoßen sie sich daran, dass es ist. Der Staat existiert in ihren Augen dort, wo ein anderer Staat existieren müsste, und er hätte, so ihre Überzeugung, nie gegründet werden dürfen. Daher rechnen sie ihn zum Übelsten, dass dieser Tage auf der Erde dauert. Sie sind genauer noch unfähig, am Judenstaat ein gutes Haar zu lassen. Ihre Reaktionen, sobald auch nur der Name fällt, sind vorhersehbar feindlich. Und mehr noch, für sie ist Israel nicht nur, wie sie es bestimmen, es kann nicht anders sein. Wenn ich einer Sache ihre Existenz vorwerfe, ist das nur möglich, wenn ich zugleich annehme, dass die Eigenschaften, die sie verdammenswert machen, an ihr wesentlich sind, also nicht änderbar. So mahnt der um Anerkennung ringende Antizionist die Rückkehr der arabischen Flüchtlinge an, während der träumende Zionist über die sogenannte Ein-Staaten-Lösung sinniert und der tobende Antizionist für ein Großreich Palästina betet, in dem Juden allenfalls unter der Schutzmacht des Islam bleiben dürfen. Ein Antizionist ist einer, dem tausend Wege einfallen, den Judenstaat zu liquidieren. Wesentlich am Antizionismus ist sein exklusiver Charakter. Er richtet sich nicht gegen allgemeine Spielarten vaterländischer Ideologie wie etwa Rassismus, Nationalismus, Faschismus, Militarismus, Imperialismus, Chauvinismus, sondern ausdrücklich gegen den Zionismus, den er zwar als besondere Ausprägung dieser Spielarten fasst, ihn aber als einzigen auf eine Ebene mit diesen allgemeinen Formen stellt. So liest man immer wieder auf Flugblättern, Webbannern und anderen Verkehrsmitteln, die von Menschen mit Bauchschmerzen für Menschen mit Bauchschmerzen gemacht werden, gegen Imperialismus und Zionismus, gegen Zionismus und Krieg, gegen Rassismus und Zionismus. Und man fragt sich unwillkürlich, was, wenn uns immer wieder versichert wird, der Zionismus, eine besondere Form zum Beispiel des Rassismus sein soll, wieso muss er dann stets und eigens neben diesem aufgeführt werden? Und tatsächlich gibt es auch keine andere Nationalbewegung, die in eine solch exponierte Stellung gebracht wird. Nie liest man etwa gegen Nationalismus, Gallomanie und Zionismus oder gegen Rassismus, Panarabismus und Zionismus. Die Exklusivität des Zionismus ist im Antizionismus auf eine sehr verrückte Weise zugleich ganz unbewusst wie offen eingestanden. Die Definition des Antizionismus ist ziemlich einfach. Antizionismus ist die Überzeugung, dass jedes Volk der Welt das Recht auf einen eigenen und souveränen Nationalstaat hat, jedes mit Ausnahme des Jüdischen. Der Antizionismus ist kein Antinationalismus, sondern allein und ausschließlich gegen den jüdischen Nationalstaat gerichtet. Kein Antizionist erregt sich über die Existenz Frankreichs oder Deutschlands, mit welchen Ländern er, selbst dann, wenn er sie nicht liebt, doch immerhin leben kann. Und jeder Antizionist ist sogar voller Mitgefühl für die palästinensische Nationalbewegung, ja sein ganzer Hass gegen Israel gründet sich auf den Vorwurf, dass dieser Staat den Palästinensern die Bildung eines Nationalstaats verweigere. Der Gedanke daran, dass mit Palästina den 22 bereits bestehenden arabischen Nationalstaaten eine Nummer 23 hinzugefügt werde, ist den Antizionisten so kostbar, wie ihnen der Gedanke, dass es auch nur einen jüdischen Nationalstaat gibt, widerwärtig ist. Das Hauptgeschäft des Antizionismus besteht darin, abzustreiten, was jeder, eingeschlossen er selbst, weiß. Nämlich, dass der Zionismus die Reaktion auf Jahrhunderte von Antisemitismus ist. Da kaum einer sich die Mühe macht, Hess, Pinsker oder Herzl selbst zu lesen oder doch wenigstens die Geschichte der europäischen Pogrome im 19. Jahrhundert zur Kenntnis zu nehmen, geht die Revision leicht von den Lippen. Der Ursprung des Zionismus, der historisch einseitig ist und nur geleugnet werden kann, wenn man von den Tatsachen absieht, wird im ideologischen Zugriff des Antizionismus verschoben. Der Zionismus erscheint als autonome Schweinerei, als bösartige Ideologie eines finanzstarken Weltjudentums, eines jüdisch-britischen Kolonialpakts oder im besten Fall von vielleicht etwas verfolgten Siedlern, die jedoch spätestens mit dem Betreten Palästinas instantan vom Opfer zum Täter wurden. In jedem Fall gilt er als expansive Bemächtigung eines arglosen Landstrichs durch ein fremdes Volk, das, und hier darf dann nur noch geraunt werden, sogar ein Interesse an der Nazi-Barbarei haben musste, da diese ihm erst den eigenen Nationalstaat ermöglicht hat. Argumentativ kann die Verwandlung des Zionismus von der Wirkung in die Ursache auf zwei Weisen erreicht werden. Entweder wird er ganz vom Judentum gelöst, diesem geradezu als Negation gegenübergestellt, oder er wird als äußerste Ausprägung des jüdischen Charakters behauptet. In der ersten Sicht erscheint er als falsche Reaktion der Juden auf die Lage der Bedrohung, deren Vorliegen darin immerhin eingestanden ist, aber er wird eben selbst zu einer dem Antisemitismus ähnlichen Ideologie und gilt als Missbrauch der echten Nöte des Judentums zu politisch üblen Zwecken. Das Argument hat Vorzüge. Wenn Zionismus und Judentum zwei grundverschiedene Dinge sind, erledigt sich die Möglichkeit einer antisemitischen Wurzel für den Antizionismus von selbst. In der anderen Sicht erscheint der Zionismus umgekehrt geradezu als Vollendung des jüdischen Geistes. Das biblische Dogma vom auserwählten Volk wird in antizionistischen Tiraden ebenso gern herangezogen wie das berüchtigte Talionsprinzip Auge um Auge. Die Implikation dieser zweiten These lautet, dass die Juden selbst Schuld tragen an den Verfolgungen, denen sie ausgesetzt waren und sind. Die Implikation der ersten These besteht darin, dass nur derjenige als wahrer Jude anerkannt werden kann, der sich den Vorstellungen der Antizionisten gemäß verhält. Übrigens findet man nicht selten diese beiden sich eigentlich ausschließenden Perspektiven in einem und denselben Köpfen, was nicht Wunder nehmen sollte. Wo eine Stimmung das einzig Verbindende einer Bewegung ausmacht, kann im gedanklichen Überbau keine Ordnung herrschen. Wie Denken überhaupt eines ihrer größten Probleme ausmacht. Der Manichäismus wird dort lebendig, wo alles andere abgestorben ist, und die besondere Fixiertheit auf den Zionismus lässt auch keine andere Einteilung zu. Wer zum Beispiel den Zionismus nicht hasst, sondern historisch und politisch einordnet, der wird dem routinierten Antizionisten als Zionist gelten, ganz gleich, ob er einer ist oder nicht. Die Vorstellung einer Position, von der aus der Zionismus eher betrachtet als emphatisch vertreten oder angegriffen werden kann, wird, die ihn historisch neben anderen Erscheinungen auf den Begriff zu bringen sucht, die seinen partikularen Charakter konstatiert, den er natürlich besitzt, denn er ist die Ideologie einer Nationalbewegung, bei der das aber dennoch nicht in einer feurigen Anklage endet. Die Vorstellung einer solchen Position ist ihnen von vornherein unzugänglich. Für sie gibt es nur entweder Zionismus oder Antizionismus, also Letzteres. Da sie ein vom Hass geleitetes Bedürfnis besitzen, wird ihre Einseitigkeit, ihre Vernichtungswut, ihre Irrationalität schnell offenbar. Gerade wo man argumentativ ins Schwimmen gerät, ist der Gedanke hilfreich, dass durch die Welt ein großer Schnitt gehe. Die eigene Auffassung braucht dann keinen allzu großen Sinn mehr zu ergeben, solange man sich und anderen glaubhaft machen kann, dass die einzig andere, mögliche andere Position noch viel weniger annehmbar ist. Da bleibt keine Zeit zum Zaudern, da muss man sich für die richtige Seite entscheiden. Nicht der ewig zögernde Grübler sein, sondern der Praktiker mit dem nervigen Arm. Die Uhren der Aktivisten stehen still, denn bei ihnen ist es immer 11:55. Antizionisten, folgt aus all dem, sind der Reflexion unfähig. Sie müssten, wollten sie auf Augenhöhe der von ihnen geführten Debatte sein, erklären können, warum sie einseitig, verdichtungswütig, logisch inkonsistent und selektiv argumentieren. Das können sie aber nicht, weil es nicht möglich ist, derart verschrobene Kalküle als solche zu rechtfertigen. Folglich sind sie anhaltend bemüht, im Gegenstand ihrer Überlegungen Gründe zu finden, die ihre absurden Urteilsführung gestatten. Der vollblütige Antizionist wehrt sich nicht gegen den Vorwurf, dass er einseitig ist. Er erklärt anhand der israelischen Politik, warum es notwendig ist, einseitig zu sein. Jeder Versuch, die argumentative Struktur zu beleuchten, wird mit einer fast hektischen Flucht auf die Sachebene beantwortet. Die liebe Sachebene. Aber dieser Mangel ist nicht so sehr ein kognitiver, wie das vielleicht angenehm zu glauben wäre. Wer in den Diskussionen selbst an einfachsten Ableitungen scheitert, scheitert wahrscheinlich nicht an einem intellektuellen Unvermögen, sondern an einer festen Haltung, die sein vorhandenes intellektuelles Vermögen außer Betrieb setzt. Antizionisten, zeigt die Erfahrung, sind nicht einfach beschränkt, sie sind nicht aufklärbar. Versucht man es, passiert öfter als bloß regelmäßig das Gegenteil. Die Auffassung verfestigt sich weiter und im Verhalten schimmert das romantische Muster durch. So sehr sich der Vollzug antizionistischer Übungen auch als Rebellion des gemeinen Menschenverstands gegen die Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit politischer Wirkungen beschreiben lässt und in der Tat nie etwas anderes als von Reflexion befreites Denken hervorbringen kann, diese Rebellion reicht als Erklärung nicht hin. Kompliziert ist die Quantenmechanik auch und keiner will sie killen. Was hinzutreten muss, ist die seelische Schieflage, sind Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Hass und ähnliches. Nur die erklären die erwähnte Exklusivität des Feindbilds Israel, die besondere Emotionalität und die Wirkung in die Breite. Kommen wir zur Breite. Wo eine Ideologie die Massen ergreift, taucht folglich die Frage nach der Motivlage auf. Mögen in einer Massenbewegung auch Kenntnismangel, Hörensagen und bloße Nachahmung vorwalten, mag es stets eine Mehrheit von bloß Mitlaufenden geben, die einfach unhinterfragt aufnimmt, was ihr Umfeld anbietet. Eine Stimmung breitet sich nie ernstlich aus, wenn sie nicht in vielen Menschen ohnehin vorhandene Seiten anschlägt. Das Chor der passionierten Israel-Kritiker scheint wie ein prästabiliertes Orchester, das einer geheimen Partitur folgend in schönster Harmonie seine Töne auswirft, sobald einer seiner Taktmeister den Stock schwingt. Natürlich existiert diese Partitur nicht. Das Orchester funktioniert nur, weil seine Mitglieder nicht wissen, was sie tun. Doch in dem Tun liegen Prinzipien. Bevor man die Saiten anschlägt, werden sie gestimmt. Ich interpretiere das als Kritik. Damit ist, worauf ich hinaus will, angedeutet. Es geht mir mehr um die zugrunde liegenden Affekte oder Haltungen, als um die genauen Konstruktionen im Kopfe der Betroffenen. Auf der Ebene der Affekte wird die Wahrheit banal, aber im Reich der Ressentiments liegt die Wahrheit immer in den Affekten. Zugleich gestattet mir dieser Zugriff, bestehende Debatten der Forschung liegen zu lassen. Man sollte sie wohl kennen, aber sie führen mich, so mein Eindruck, oft eher weg von dem, was ich ermitteln will. Ich rede aus der Erfahrung mit der europäischen Geschichte des Denkens, der unmittelbaren Anschauung des gesellschaftlichen Treibens und aus dem, was zu verallgemeinern ich mir zutraue. Mag sein, dass ich deswegen zu kurz oder zu weit schieße, dass die Richtung aber stimmt, darauf bestehe ich. Der Affekt, um den sich im Antizionismus alles gruppiert, ist die Friedenssehnsucht. Die Erkenntnis ist nicht neu und zu Recht berühmt durch ein großes Wort von Eike Geisel, das muss ich hier, glaube ich, nicht zitieren, das kennen wahrscheinlich alle, aber ich denke, sie lässt sich über ihren zeitlichen Bezug hinaus anwenden. Es ist üblich, den Antizionismus aus dem Antisemitismus zu erklären. Lässt sich vielleicht auch umgekehrt der Antisemitismus aus dem Antizionismus verstehen, so wie man eine Pflanze nicht bloß vom Samen, sondern auch von ihrer Blüte her betrachten kann. Vielleicht wird auf der geopolitischen Ebene etwas anschaulich, das sich als immer schon anwesendes Element des Judenhasses verstehen lässt. Die Friedenssehnsucht ist genauer die Forderung nach Frieden hier und jetzt, nach einem bedingungslosen Frieden, in dem eine Mittelzweckdialektik kategorisch ausgeschlossen scheint. Nur Frieden kann in diesem Bewusstsein Frieden schaffen, Krieg dagegen führt immer nur zu Krieg. Die so modellierte Brachialutopie kollidiert unvermeidlich mit der Wirklichkeit, die komplexer ist, stets widersprüchlich und unrein. Die Spanne, die sich dabei auftut, muss geschlossen werden und das geschieht vermittels eines konsensfähigen Objekts, das Schuld auf sich laden kann. Die Wahl ist nicht völlig willkürlich. Island zum Beispiel böte sich nicht unbedingt an. Es fehlt die innere Gebrochenheit, die schmutzige Seite der Politik und vielleicht auch ein wenig die Verwicklung in die Weltkonflikte. Aber die Wahl ist willkürlich in dem Sinne, dass man dem Objekt Verantwortung und Schuld weit über dessen Reichweite hinaus zuschreibt. Dieses Objekt ist im Fall der Friedensfreunde nahezu verlässlich der israelische Staat. Und wenn sie ihm ihr Dona Nobis Pacem entgegenschleudern, bedeutet das in der Tat nicht weniger als die Vorstellung, dass es die Aufgabe der Juden sei, der Welt den Frieden zu bringen. Diese Aufgabe haben sie zu erfüllen, indem sie sich selbst aufgeben und die Sicherung ihrer Existenz dem guten Willen ihrer Todfeinde ausliefern. Das, finden die Friedensbewegten, ist nun wirklich nicht zu viel verlangt. Mittels dieser Haltung oder dieses Affekts lässt sich, wie ich vermute, der Antisemitismus insgesamt verstehen. Doch das ist vor dem Inhalt zunächst ein methodisches Problem. Begriffe werden gebildet, und zwar auf unterschiedlichen Wegen. Man kann von den Phänomenen auf den Begriff oder von dem Begriff auf die Phänomene kommen. Von den Phänomenen auf den Begriff bedeutet hier, dass die verschiedenen historischen Formen des Antisemitismus so weit wie möglich aufs Allgemeine herunterzubringen. Dieser induktive Weg ist wohl gangbar, aber nur, wenn man in Kauf nimmt, dass der Antisemitismus darin aufhört, als besondere Form erkennbar zu sein. Die Pluralität des erscheinenden Antisemitismus, das Ensemble seiner historischen Formen, ist so vielgestaltig, dass er als Herstellung des kleinsten gemeinsamen Nenners dieser Formen auf einen abstrakten Grund schrumpft, der den Verdacht zulässt, beliebig anwendbar zu sein. Wir kennen das Problem aus den Deutungen der Psychoanalyse oder zuletzt von Götz Alis Bestimmungen des Neids als wesentlichen Affekt im deutschen Antisemitismus. Wo der Judenhass in die ihm zugrunde liegenden Affekte übersetzt ist, besteht die Gefahr seiner instrumentellen Anwendung, weil in dieser Form von ihm abgesehen werden kann. Dennoch ist die Anwendbarkeit nicht beliebig. Sie reizt denjenigen, dem danach ist. Aber wo sie mit Vernunft gebraucht wird, sind die Bestimmungen beherrschbar. Oder wo sie mit Vernunft gebraucht werden, sind die Bestimmungen beherrschbar. Plural. Es ist ein regelrechter Volkssport, latenter Antisemiten vor der beliebigen Anwendbarkeit zu allgemein gefasster Bestimmungen zu warnen. Aber der Antisemitismus hat eine affektive Grundlage. Und das ändert sich auch dann nicht, wenn die Bestimmung dieser Grundlage instrumentalisiert wird. Die Frage, die man ernstlich nur stellen kann, ist, ob die ermittelten Begriffe adäquat sind. Manches bei Freud etwa, Kastrationsangst, der Moses-Mord, die schlecht getauften Heiden, ist abenteuerlich weit hergeholt. Manches bei Sartre ebenso einseitig wie verworren. Und der heute sehr geläufige Versuch, den Antisemitismus allgemein als Rassismus zu fassen, tut der Erscheinung nicht nur Gewalt an, sondern ist, wie zur Pointe, gerade bei denen beliebt, die die Instrumentalisierung der zu allgemeinen Begriffe beklagen. Denn dort, wo der Judenhass dem Rassismus untergeordnet wird, scheint er gleichsam unter Kontrolle und der latente Antisemit kann an sich heruntergucken und beruhigt feststellen, dass er, weil natürlich kein Rassist, folglich auch kein Antisemit sein kann. So weit gelangt, ist man längst in einem Zusammenhang, in dem kein Argument mehr zählt. Folglich kann dergleichen die Sorge des unaufgeregten Nachdenkens gar nicht sein. Theorien lassen sich nicht durch Bedenken hinsichtlich ihrer Folgen widerlegen. Theorien werden durch bessere Theorien widerlegt. Und somit stellt sich die Frage, ob das gegenteilige Verfahren vielleicht mehr oder Besseres leistet. Dieses Verfahren, vom Begriff auf die Phänomene zu kommen, hat den genauen Sinn, dass man eine allgemeine Form findet, die konkreten Erscheinungen möglichst weit abdeckt, aber nicht so, dass der kleinste gemeinsame Nenner erreicht wird. Die Form entwickelt hier gegenüber der Pluralität der Erscheinungen eine Art Eigenleben. Sie konstruiert eine komplexe Gestalt. Die erreicht überhaupt erst, von einer Theorie zu reden geht. Und die Forderung nach Übereinstimmung mit den Erscheinungen tritt gegenüber der Forderung nach innerer Konsistenz der theoretischen Gestalt danach, dass sie fass- und argumentierbar sei, etwas zurück. Diesen Weg, um auch hier einen Namen fallen zu lassen, hat etwa Moshe Postone bestritten. Und wenn man nicht den Anspruch hat, dass die so ermittelte Form schlechthin alle konkreten Ausprägungen umfassen soll, sondern zufrieden ist, dass sie einer größeren Menge entspricht, dann ist eine so vorgebrachte Definition als allgemeine Form statthaft. Die erste Art der Begriffsbildung, vom Phänomen auf den Begriff, hat also den Vorteil der Allgemeingültigkeit, die zweite, vom Begriff aufs Phänomen, den theoretisch zugkräftiger zu sein. Diese Zugkraft ist so verlockend, dass der zweite Weg, soweit ich sehe, allgemein bevorzugt wird. Natürlich sind die Resultate, die so erzielt werden, verschieden, auch der Grad ihrer Abstraktion. Soziologische und politökonomische Deutungen des Antisemitismus beruhen, wie ich denke, auf allgemeineren Strukturen. So kann zum Beispiel die geläufige Trennung einer abstrakten und konkreten Seite des Kapitals, wie etwa im Antisemitismus der bürgerlichen Mitte oder im klassischen Antizionismus, eine ganz untergeordnete Rolle spielt, mit Rücksicht auf den Machiavellismus der Protokolle auf eine allgemeinere politische Form heruntergebrochen werden, die zwischen sittlich fundierter Macht und abstrakter Macht, das heißt Macht als bloßes Verfahren ohne äußere Zwecke, unterscheidet. Joachim Buhn hat das in einem instruktiven Vortrag mit dem Titel Die Einsamkeit Theodor Herzls vorgeführt. Der ist von 2003. Aber es ist einer der wichtigsten Texte, die dazu erschienen sind oder geäußert worden sind. Verfolgt man das und andere Formen weiter, so ergibt sich für meine Begriffe eine theoretische Gestalt des Antisemitismus, auf die sich die Mehrheit der Kommentatoren würde einigen können. Antisemitismus ist die Vorstellung einer erstens verborgenen, zweitens einheitlichen, drittens zersetzenden und viertens schädlichen Tätigkeit der Juden in den Gemeinschaften, unter denen sie leben. Man muss auf alle Teile der Definition gleiches Gewicht legen. Für den Antisemiten agiert der Jude erstens verborgen, also mittels geheimer Kontrolle von weit mehr Bereichen als nur denen, die er offenkundig kontrolliert, woraus zum einen abgeleitet wird, dass des Juden Betragen von besonderer Arglist ist und zum anderen, dass die Bekämpfung seiner Umtriebe mit besonderen Mitteln geführt werden muss. Zweitens einheitlich, das heißt als ein in sich widersprüchliches Netzwerk, also dass die Juden agieren einheitlich, ja, gleichartiger und gleichstrebender Weltregenten. Der Jude, schreibt Saul Ascher, gilt dem Antisemiten als Leviathan, woraus folgt, dass alle gesellschaftlichen Widersprüche entweder inszeniert oder Ausdruck des Widerstands gegen die Juden sind. Drittens zersetzend, das heißt den Volkskörper zerstörend, indem Teile der Bevölkerung gegeneinander ausgespielt werden und der gesellschaftliche Frieden, von dem die Antisemiten glauben, dass er ohne Wirken der Juden Bestand haben müsste, zerstört wird. Viertens damit schädlich, und das bedeutet zugleich unproduktiv, denn die Absicht der Juden kann nur eine bösartige sein, da in ihm der Kampf um die bloße Akkumulation von Macht und Reichtum brennt und dieser Kampf keinen sittlichen Anliegen folgt. Man kann dieses Element quasi hier wiedererkennen, dass es quasi eine Einheit zwischen dieser abstrakten Macht gibt, der Macht um der Macht willen, und diesem abstrakten Kapital, also der nicht schaffenden, sondern der bloß raffenden Form, Und es gibt dann auch die Möglichkeit, auf einer noch tieferen Ebene herunterzugehen und dieses, sexualpathologische Element im Antisemitismus quasi als die bloße Lustsexualität, was, glaube ich, erst ab dem 19. Jahrhundert eine Rolle spielt im modernen Antisemitismus, die kann man quasi da auch noch beiordnen. In jedem Fall sind die sind diese Tätigkeiten immer unproduktiv und schädlich. Diese Unproduktivität ist dann halt die Eigenschaft. Und das daraus folgt endlich aus all dem, dass ein Frieden mit den Juden nicht möglich ist, diese also bereits dadurch stören, dass sie existieren. Der Vorteil dieser Bestimmung, also dieser vierteiligen, ist, man kann mit ihr operieren, man kommt zu Erkenntnissen. Zudem ist sie genau gefasst, also mutmaßlich nicht für jegliches partikulares Interesse anwendbar oder einsetzbar. Ihr Makel ist aber nicht allein, dass sie, wie bemerkt, die Phänomene nicht allesamt abdeckt, sondern auch, dass sie den Ursprung des Judenhasses, die historische Ausgangszeit, nicht adäquat erfasst. Sie ist mit einem Wort zu modern. Sie versteht mit einem anderen Wort den Antisemitismus zu sehr vom Ende her. Wobei dieses Ende das Logische und nicht so sehr das Zeitliche meint. Das logische Ende besteht in der entfalteten Gestalt, worin der Affekt endgültig zur Ideologie ausgeformt ist und die Welt als Ganze zu erklären zu können beansprucht, wo die Neurose in die Psychose übergeht, wo aus dem besonderen Ressentiment die ausgeprägte Vorstellung einer Weltverschwörung geworden ist. Weltverschwörung, Finanzjudentum oder auch meinetwegen Integration in ein Rassensystem, also das ist das, was man unter modernen Antisemitismus versteht, dass er quasi systematisch oder versucht systematisch zu sein. Die Theorie des Antisemitismus tut nicht nur gut daran, der antisemitischen Theorie in dieses Stadium zu folgen. Denn dieser Grad der Entfaltung wird offensichtlich von der großen Masse derer, die angelegentlich Judentums oder Israel ein Problem mit sich herumtragen, gar nicht erreicht. Das macht den Verkehr zuweilen unergiebig, da weniger geschulten Beobachtern, die sich nicht sicher in der Begriffsgeschichte bewegen, der Weg von der unmittelbaren Beobachtung des lebendigen Ressentiments zur komplex allgemeinen Form nicht leicht fällt. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Augsteine in den Protokollen wiederzuerkennen. Und die Augsteine haben es leicht, sich mit dem Hinweis darauf, dass sie ja nie von Weltverschwörungen, raffenden Kapital und ähnlichem reden, aus der Affäre zu ziehen. Es scheint mir wichtiger, den Antisemitismus aus dem unmittelbaren Erleben des Subjekts, aus der gegenwärtigen Lage von Gesellschaft und Erfahrung abzuleiten. Zuerst entsteht das Ressentiment und dann greift es auf das vorhandene Angebot zu. Von diesem unmittelbaren Erleben auszugehen, wird dabei zugleich, sofern der Begriff adäquat abgeleitet ist, einer allgemeingültigen Bestimmung des innersten Vorgangs näher kommen können. Der Antisemitismus ist nicht der Stein, der gefunden werden muss, er ist das Wasser, das sich um den Stein legt. Er nimmt jeweils die Form an, die von seiner zeitlichen und örtlichen Umgebung begünstigt wird. Sucht man nach seiner Form, wird man immer nur den synchronen Abdruck einer besonderen gesellschaftlichen Situation erhalten. Sucht man nach seinem Wesen, wird er seltsam formlos, was seine Bestimmung zu einem unerfreulichen Vorgang macht. Unerfreulich, aber nicht unmöglich. Springen wir von den Steinen ins Wasser, kommen also von dem Phänomen auf den Begriff. Und die historischen Formen des Antisemitismus sind, jetzt wird es etwas langweilig. Ah nee, ich habe falsch geblättert. Okay, erstens christlicher Antijudaismus. Wirksam seit der späten Antike und abnehmend in der Moderne, wo er in Stereotypen und weiterhin erzählten Mythen eine Art Nachleben führt, dessen Bedeutung aber für das unmittelbare Empfinden des bürgerlichen Individuums unserer Tage, wie ich vermute, überschätzt wird. Zweitens Xenophobie. In Europa etwa seit dem Mittelalter am Werk bis in die Gegenwart hinein lebendig in der Vorstellung des die Gemeinschaft zersetzenden Volksschädlings. Drittens die Integrations- und Reformdebatte der Aufklärung und neologischen Theologie, die mit dem, was man heute Islamkritik nennt, strukturelle Ähnlichkeiten hat und in deren Verlauf für meine Begriffe erst ab dort von Antisemitismus zu reden geht, wo wie bei Kant und Fichte die Juden als unverbesserlich angesehen werden und ihre Assimilation damit der einzige Ausweg bleibt. Oder noch Schlimmeres, man denke an die Fußnote von Fichte, wo er vorschlägt, den Juden die Köpfe abzuschneiden und andere draufzusetzen. Ah ja. Was, glaube ich, auch schwer umzusetzen ist, unabhängig von moralischen Bedenken. Egal. Das romantische Volksgefühl, viertens, das sich in der deutschen Nationalbewegung gegen Napoleon konstituierte, in dem der Antisemitismus zum Schibboleth für den Hass gegen das Gesetz wurde und die Angst vor dem politischen Aufstieg der Juden mit der ständischen Angst vor dem modernen Staat, seiner Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz konvergierte. Fünftens, hysterische Kapitalismuskritik, in der sich Verlierer am Markt, konkurrierendes nichtjüdisches Kapital und utopische Sozialisten zusammenfanden, den Aufstieg jüdischer Unternehmer geißelten, Kritik am Kapital auf dessen abstrakte Seiten reduzierten und diese schließlich im Feindbild des raffenden Juden vergegenständlichten. Sechstens, Rassismus, der beginnend bei Chamberlain die Minderwertigkeit der jüdischen Rasse theoretisch zu untermauern sucht, allerdings keine eigentümliche Quelle des Judenhasses ist, sondern vielmehr eine Erklärungsmode des 19. Jahrhunderts, in der der Judenhass oder in die der Judenhass neben anderen Ressentiments integriert wurde. Wir haben einfach alles genommen, was da war. Siebtens, Islamismus, worin Antisemitismus ein notwendiger Bestandteil ist, in dem das narzisstische Selbstverständnis der Umma auf die, in der Idee der unlauter tätigen Geheimherrschaft des Weltjudentums eine erträgliche Erklärung der eigenen Unterlegenheit findet. Achtens, der sekundäre Antisemitismus, der in Europa allgemein durch das Gefühl des Neids auf den Opferstatus der Juden und in Deutschland fernerhin aus der schuldbelasteten Vergangenheit heraus motiviert ist, in beiden Fällen setzt sich auf das dumpfe Gefühl das Bewusstsein einer moralischen Überlegenheit. Das Ideal des Opfers schlägt giftig auf die Wirklichkeit des Opfers zurück. Man glaubt, im Gegensatz zu den Juden die Vergangenheit bewältigt zu haben und ist sich ebenso sicher, dass man an ihrer Stelle verantwortungsvoller mit der geneideten Opferrolle umginge. Neuntens, letzter Punkt, antiimperialistischer Antizionismus, der sich an der Existenz eines jüdischen Nationalstaats stört, die Utopie des Friedens absolut setzt und Partei für die vermeintlich schwächere Seite ergreift. Schon dieser Katalog, von dem ich vermute, dass er sich noch gut verfeinern und erweitern ließe, zeigt, dass es nicht möglich ist, eine spezifische Form des Antisemitismus zu finden. Was diesen unterschiedlichen historischen Formen prima vista gemein ist, das wäre der Hass gegen das andere. Aber diese abstrakte Regung, also Hass gegen das andere, ist überhaupt jeder Ausprägung von Feindseligkeit gegen Menschen und vor allem Menschengruppen gemein. Jeder Art biologischen, völkisch, sozial oder biologisch begründeten Ressentiments. Man kann einen Käse nicht darin bestimmen, dass er ein Lebensmittel ist. Ein wenig genauer wird man selbst auf der Ebene der Affekte werden müssen. Es gilt, eine Seelenlage zu bestimmen, die so allgemein ist, dass sie als roter Faden des Judenhasses durch die Zeiten hindurch zu erkennen sei, doch nicht so allgemein, dass sie auch auf alle möglichen anderen Ressentiments anwendbar wäre. Hilfreich ist hier vielleicht, an den historischen Quellpunkt zurückzugehen. Das andere, das die Juden verkörpern, unterscheidet sich vom anderen anderer dadurch, dass eine besondere Perfidie darin angenommen wird. Der besondere Eifer, das besondere Gift, das sich gegen Juden selbst dann noch richtet, wenn diese nichts anderes tun, als das, was jeder tut, nämlich einen Staat gründen und dessen Existenz verteidigen, ist nur erklärbar als Akkumulation von Hass. Warum zieht gerade der Jude ihn auf sich? Ebenso banal wie elementar ist die Einsicht, dass Antisemitismus wie alle Ressentiments auf Gewohnheiten beruht. Es ist praktisch, auf einen vorhandenen Vorrat von Stereotypen und Mythen zuzugreifen. Das erklärt noch nicht den Ursprung, aber doch schon das Anwachsen und die Zählebigkeit der Fixierung auf die Juden. Es ist immer schwer anzugeben, wo genau die Quelle eines Stroms entspringt. Zuweilen gibt es mehrere und manche laufen eine Weile lang unterirdisch. Satzam bekannt sind die Wurzeln des Antisemitismus im Christentum, das mit heftigen Reflexen reagiert, um sich als Weltreligion zu behaupten. Elemente wie das auserwählte Volk, der Christusmord, die Nichtanerkennung der Auferstehung Christi, die Störung somit der Hoffnung des Christenmenschen, Gott werden zu können, all das, meistenteils von Freud und seinem Mann Moses addiert, lässt sich im Gedanken einer besonderen Konkurrenz zweier eng beieinander liegender Religionen als Narzissmus der kleinen Unterschiede fassen, ist ein Begriff von Freud. Den die Juden vor allem deswegen nicht in gleicher Weise erwidern, weil sie geschichtlich die Arrivierten sind. Doch das kann kaum befriedigen. So gefasst wirkt das Verhältnis wie eine Übersetzung des österreichisch-deutschen ins Theologische. Es liefert dem Antisemitismus daher eher das Material, als selbst schon dessen eigentümlicher Ursprung zu sein. Zur blank religiösen Ausgangslage, will ich sagen, muss eine gesellschaftliche Kollision treten. Konkurrenz mit einer fernen Religion kann schwerlich mit starken Gefühlen aufgeladen werden. Sie bleibt immer abstrakt. Der Antisemitismus muss im Alltag als Xenophobie fühlbar werden und in diesen Erfahrungen seine Anlässe finden. Das kam erst mit den Jahrhunderten der Diaspora allmählich in Gang, also der europäischen. Der Jude etabliert sich als europäisches Phänomen und das ursprüngliche Verhältnis dreht sich endlich in der Alltagserfahrung um. Die vormaligen Aufsteiger, die Christen, fühlen sich als die Arrivierten und vergessen doch nie ganz, dass sie die Aufsteiger von gestern sind. Der Antisemitismus dann nimmt in dem Maße zu, in dem sich der Jude dem Untergang widersetzt, das heißt seine Existenz gegen Assimilation und Verfolgung behauptet. In der Tat griff das Ressentiment einfach auf die Juden zu, weil sie da waren. Sie standen in Europa als einzige größere und erkennbare Religionsgemeinschaft, die nicht dem Christentum angehörte. Ihre Außenseiterstellung wurde durch diese Singularität erst möglich. Sie waren zu fremd, um als Größe und zu groß, um als Fremde akzeptiert werden zu können. So wurden sie in eine Sonderrolle gedrängt und diese war zugleich, was man ihnen übel nahm. Die Diaspora ist die ursprüngliche Akkumulation des Judenhasses. Der effektive Widerstand eines verstreuten, zwischen anderen Völkern herumgeisternden Volks gegen die eigene Auflösung ist eine Jahrhunderte währende, ungeheuerliche Provokation, die sich zudem anbot, gesellschaftlich bedingten Unmut über Armut, Hunger, Pest, Kriege und so weiter umzulenken. Weil die Juden sich nicht von den Völkern Europas aufsaugen ließen und sich vermittels ihres kulturellen Isolationismus gegen die Assimilation zu wehren vermochten, entstand eine Zuschreibung von Macht, die in letzter Konsequenz die Vorstellung eines Weltjudentums hervorbringen musste. Sie gingen nicht unter, also musste, so schloss man, ihre Macht gigantisch sein, mussten sie, so schloss man weiter, die Schuld an allen erbarmungslosen Seiten der Gesellschaft tragen. Es ist jenes, da sind wir aber immer noch, das den Antisemiten keine Ruhe lässt, das dafür sorgt, dass sich der Unmut gegen das Jüdische durch die Zeiten fortspinnt und sich stets neue Ausdrucksformen und Mittel sucht. Mit dem Ablauf der Jahrhunderte geht das angstvolle Erstaunen über ihre Resistenz in Angst vorm allmählichen Aufstieg der Juden über. Nicht Untergang und Aufstieg sind für die Angst dasselbe. Zunächst wächst unter feudalen Verhältnissen die wirtschaftliche Stärke eines erkennbar großen Teils der Juden in der Subkultur der reinen Zirkulationssphäre heran, dem Zins- und Wuchersektor, was natürlich damit zu tun hat, dass Zunft und Gilde als traditionelle, durch außerökonomische Restriktionen geregelte Produktionsweisen den Juden versperrt waren. Anders gesagt, diejenigen Bereiche, in denen der Kapitalismus sich von Beginn an ungehemmt entwickeln konnte, waren ausgerechnet jene, in denen die Juden partizipieren und das Bild deutlich mitbestimmen durften. Prunk und Tradition in Zunft, Gilde und Adel mochten die Beteiligten eine Zeit lang blenden. Sie ließen jedenfalls die Stärke des sich etablierenden Kapitals in den unehrbaren Berufen des Geldhandels beinahe unmerklich wachsen. Und das Erschrecken über die im Verborgenen herangewachsene neue Kraft muss nach dem Wegfall der äußerlichen Restriktionen in Handwerk, Handel und Grundbesitz groß gewesen sein. Aus dem reichen Wucherer, der gleichwohl im Ghetto zu bleiben hatte, wurde der Bankier, der das Patrizierhaus in der Innenstadt bezieht und die umliegenden Manufakturen aufkauft. Mit der Emanzipationsbewegung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, angeleitet von Joseph II., Napoleon, Bonaparte, Hardenberg und anderen, tritt zur ökonomischen Stärke allmählich der politische Aufstieg hinzu. Die Angst vor dem Geldjuden wird ergänzt durch die Angst vor dem Hofjuden. Wir kennen das als Personalunion aus der Sage vom Jud Süß Oppenheimer. Die Emanzipation war zugleich die Voraussetzung für eine verhältnismäßig starke Präsenz von Juden im Milieu der Intelligenz und der Künste. Der Intrigant bei Hofe, der intellektuelle Volkszersetzer, der habgierige Wucherer oder Bankier, der seine Mitmenschen in die Armut treibt, es sind die Erscheinungsformen der Macht, die im Aufstieg der Juden gefürchtet werden. Und Macht wird im gemeinen Menschenverstand aller Regel nach als Negation des Friedens gesehen. Während ihre produktive Seite, also die produktive Seite der Macht, nämlich Frieden auch erhalten zu können, ausgeblendet bleibt. Im Kapitalismus, im Feudalismus und in minderem Grad auch im absolutistischen Staatsverhältnis erscheint das alltägliche Leben nicht als friedlich. Die Bedrohung der eigenen Existenz ist dauerhaft und allgegenwärtig. Und wie schon am Antizionismus und seinem Weltfrieden festgestellt, sucht sich die Sehnsucht nach gesellschaftlichem Frieden, ebenfalls eine zutiefst menschliche und sympathische Regung, dort, wo das Ganze nicht begriffen werden kann, das konsensfähige Objekt, auf das Schuld abzuladen geht. Der Jude stört den gedachten Frieden hierbei auf besondere Weise. Unter feudalen Bedingungen konnte das Ständesystem wie ein Halt erscheinen, der den am Elend leidenden Subjekten wenigstens das Gefühl einer festen Ordnung gab. Die Möglichkeiten des Aufstiegs waren eingeschränkt, die des Abstiegs damit aber auch. Wenn schon alles Elend war, so blieb es doch zu berechnen. In der existenziellen Konkurrenz des Kapitalismus, in der sich täglich alles ändern kann, bleibt die Vorstellung hilfreich, es ruhe in dem Ganzen dennoch eine Art natürlicher Ordnung. Sie beruhigt das am Markt, dem Markt ausgelieferte Subjekt, wird aber durch die Alltagserfahrung immer wieder erschüttert. Der Ärger über den eigenen Ruin oder die Angst vor dem Ruin bezieht sich dann wie natürlich auf eine besondere Figur, den sozialen Aufsteiger. Und diese Figur fand im Alltagsbewusstsein des sich ungehemmt entfaltenden Kapitalismus, ich spreche vom 19. Jahrhundert, gleichfalls wie natürlich im Juden ihr lebendiges Bild. Antisemitismus wird traditionell von verschiedenen ideologischen Richtungen gewissen bereits bekannten Formen des Ressentiments zugeordnet. Eher sozial orientierte Denker sehen in ihm gern eine Spielart des Rassismus, worin der Gedanke der Abwertung im Zentrum steht und die sich in der Hauptsache gegen Schwächere richtet. Eher liberal orientierte Denker identifizieren den Judenhass als Ausformung des Neids, also des Ressentiments gegenüber dem Stärkeren, womit der Phänomen wie der Frankophobie, der Russophobie, im Ostblock war es die Russophobie, dem Anti-Amerikanismus oder allgemein dem Hass gegen die Bourgeoisie oder dem alten Adel beigeordnet wird. Aber der Jude ist in der Vorstellung der Antisemiten weder das eine noch das andere. Er ist nicht einfach stark oder einfach schwach. Er ist ein Schwacher, der die Dreistigkeit besitzt, nicht schwach geblieben zu sein. Ein Getriebener, der sich zu wehren begann. Ein Opfer, das zum Täter wurde. Der sich schließlich sogar verspätet und gegen alle Regeln, denn das ist, was sie glauben, dass es für die Gründung von Staaten Regeln gibt, eine nationale Heimstatt erschacherte, der den Frieden stört. Einen Frieden, der nur in der Erinnerung der Gestörten existiert. Diese mittlere Stellung zwischen stark und schwach, Opfer und Täter, Vergangenheit und Gegenwart, ist nachgerade ideal, die Bedürfnisse des lebendigen Ressentiments zu bedienen. Ideologien des blanken Neids können nicht dieselbe Energie freisetzen, da sich das antisemitische Gemüt vor allem am Aufstieg des bösartigen anderen entrüstet und es schwerer fällt, über das zu zürnen, was immer schon da war. Der Hass gegen schwache Gruppen wiederum reicht nicht, die sämtlichen Weltübel zu erklären, da schwache Gruppen nicht sonderlich geeignet sind, als Urheber alles Übels und also als Weltregenten gesehen zu werden. Es ist die Bewegung, die den Judenhass in Bewegung bringt. Und Frieden ist nur ein anderes Wort für Stillstand. In der Angst vor der Störung jener gedachten Naturordnung, von der die Rede war, jener fantasierten Metaphysik der Sitten, von der man zwar keinen Begriff hat, die man sich aber herbeisehnt, ist allgemein die Angst vor gesellschaftlicher Veränderung enthalten. Der Aufsteiger erinnert daran, dass es Veränderungen gibt und dass die gewünschte Ordnung bloß Illusion ist. Also er stört diese Illusion. Auf das nackte Gefühl des Neids setzt sich die moralische Entrüstung. Der Affekt wird durch die Bildung eines ideologischen Überbaus kaschiert und rationalisiert. Aber dieser Überbau ist mehr als bloß Täuschung. Er ist selbst der tiefste Ausdruck jener Haltung, von der wir reden. Antisemiten sind, so merkwürdig das klingt, hochmoralische Wesen. Hochmoralische Wesen mit einem Dachschaden. Selbst wenn sie zur Bestie werden, glauben sie von sich, das tun zu müssen, um die Welt zu bessern. Der Dachschaden liegt darin, nicht erkennen zu können, woran sie tatsächlich leiden und nächsthin in der Unfähigkeit, das eigene Treiben zu bremsen. Den Antisemiten bleiben also gleich beide Inschriften von Delphi ein ewiges Rätsel. Nichts zu sehr und erkenne dich selbst sind die beiden Inschriften. Also sage ich jetzt mal dazu, weil sie schlecht jetzt googeln können. Nächsthin ist der moralische Impuls, der in dieser Vorstellung einer Metaphysik des Sittlichen liegt, auch praktisch, weil man sich auf die Art etwas weniger beteiligt, etwas weniger schuldig am gesellschaftlichen Unfrieden fühlen kann. Als einerseits Beteiligter am gesellschaftlichen Krieg aller gegen aller kann man sich andererseits im Bereich des Ideellen davon distanzieren. Erst so indem man sich einredet, den Kampf als solchen zu verabscheuen, an dem man in Wahrheit doch bloß auszusetzen hat, dass man ihn nicht gewinnt, beziehungsweise in jeder Zeit auch verlieren könnte, ermöglicht sich die Einbildung moralischer Erhabenheit. Da die Metaphysik aber affirmativ gefasst ist, entschuldet sie das gesellschaftliche Gesamtverhältnis. Also sie ist im Grunde eine verdeckte Kapitalapologetik. Und muss die Schuld zwingend in einem partikularen Objekt suchen. Antisemitismus ist die Romantik des Weltfriedens, die dem Juden den Vorwurf macht, etwas zu stören, das nie und besonders für ihn nicht existiert hat. Es ist die Bockigkeit kleiner Kinder, denen der Hals vom Pfeffer brennt, den der Klassenschwächste aufs Pausenbrot gestreut hat, bevor sie es ihm wieder einmal weggenommen haben. So dürr, so abgezogen, so einfach, so belanglos ist das alles, wenn man das konkret Historische und seine ideologischen Konstruktionen hinter sich gelassen hat und auf der Ebene der Affekte ins Auge des Hurricanes schaut. Die Frage der Judenhasser, an der sich all die Wut entzündet und die zu verdecken all der ideologische Müll produziert wird, lautet: Dürfen die das? Diese Frage freilich zielt auf Legitimität. Und darin endlich wird sichtbar, warum der Antizionismus durchaus als ein Schlüssel für das Verständnis des Antisemitismus genommen werden kann. Israel, sagt Poljakow bekanntlich, ist der Jude unter den Staaten. Und das ist evident. Aber es wäre selbst dann so, wenn nicht ein Jude in diesem Staat wohnte oder an seiner Gründung beteiligt gewesen wäre. Denn Israel ist der Aufsteiger unter den Staaten. Kein Staat ist ohne Gewaltgeschichte, keine Politik ohne schmutzige Seite. Also nicht nur Israel, sondern jeder Staat hat seine Gewaltgeschichte. Wer gegen Israel und seine Geschichte exklusiv das Wort richtet, dem bleibt, will er sich nicht als willkürlich zu erkennen geben, nur die Möglichkeit, die eine, zwischen einer legitimen und einer nicht legitimen Gewalt zu unterscheiden. Also der Wechsel von der spontanen zur systematischen Irrationalität. Was in diesem Zusammenhang auch nicht unbedingt ein Lichtblick ist. Bis in die Rhetorik hinein sind die Spuren dieser Verschiebung deutlich. Man muss dazu nicht einmal die auch heute noch geläufige, gleichwohl nicht mehr dominante Figur vom jüdischen Unvolk, vom künstlichen Staat, vom Stachel im Fleisch des Nahen Ostens bemühen, in der ja die jüdische Besiedlung der Region auf denkbar tumpste Weise als anorganisch, nicht naturgemäß, als dem Blut- und Bodenkatechismus verletzend delegitimiert wird. Man muss auch nicht die Idee der jüdischen Weltherrschaft, mit immerhin die in der islamischen Welt vorherrschende Darstellungsform der antisemitischen Lebensseelenlage heranziehen, worin ebenfalls das unlautere, heimtückische, unmännliche, ehrlose zum Ausdruck gebracht wird. Also auch das ist eine Art von illegitimer Herrschaft. Es reicht ziemlich aus, auf das ungebremste Empören hinzuweisen, das im Takt der nahöstlichen Ereignisse aufkommt und sich am Wortvorrat des Antizionismus bedient. Israel führt nie einfach Kriege, sondern stets völkerrechtswidrige Kriege. Es hält keine Seeblockaden aufrecht, sondern stets völkerrechtswidrige Seeblockaden. Es baut keine Siedlungen, sondern stets illegale Siedlungen. Das ist wie eine feste Formel. Die durchgängige Präsenz dieser Figur des Illegalen bei Leuten, die mit den Bestimmungen des Völkerrechts ebenso willkürlich umspringen, wie sie keine Vorstellungen von der Irrationalität dieses Rechts zu haben scheinen, das ja im eigentlichen Sinne gar kein Recht ist und in der Tat nichts anderes als eine gesetzte, Tatsache gewordene Metaphysik der Sitten, die Illusion einer mehr als bloß gesetzten, objektiven Ordnung in einem Zustand, der tatsächlich bloß ein Naturzustand, also anarchisch und ohne Sinn ist. Also diese durchgängige Präsenz der Figur des Illegalen lässt sich nur vor dem Hintergrund jenes Zorns gegen den Aufsteiger und Friedensstörer als Rationalisierung dieses Zorns nämlich erklären. Indem Israel und nur Israel als besonderes Beispiel hervorgenommen wird, indem man es durchweg mit dem Makel der Illegalität versieht, geschieht allerdings nicht bloß das berüchtigte Messen mit zweierlei Maß, es wird implizit die Behauptung aufgestellt, dass die Geschichte Israels, anders als die der europäischen Nationalstaaten, nicht Geschichte, sondern immer noch Gegenwart ist. Es wird getan, als sei daran zu operieren, als könne, müsse, sollte das Rad noch einmal zurückgedreht werden. Vielleicht ist das überhaupt das Allergespenstischste an all dem Gefieber um den Nahen Osten, dass man sich, ganz unabhängig davon, dass die jüdischen Wurzeln in der Levante und die auch während der Diaspora gegebene Kontinuität jüdischer Besiedlung dort ignoriert werden, bis heute stellt, als seien die Juden in Israel-Palästina bloße Ankömmlinge, als würden nicht die stattgehabten Einwanderungswellen seit 1882 ebenso zu den geschichtlichen Tatsachen, zu den vielbeschworenen Wurzeln gehören, die man gleichsam zu respektieren hätte, wie die lange Geschichte der vermeintlich autochthonen Bevölkerung, die man nicht auszutilgen, sondern mit denen man umzugehen hat. Israel nicht in die Geschichte zu entlassen, ihm nichts Vergangenes zuzubilligen, das gleicht auf brechreizende Weise dem Versuch eines exzentrischen Chirurgen, eine Wunde offen zu halten, weil er mit dem Verlauf der heilenden Narbe nicht zufrieden ist. Dieses Bestreben steht dem Bedürfnis, das in der Romantik des Weltfriedens zum Ausdruck kommt, vorderhand eigentlich entgegen. Der Wunsch, sich seiner Lebensumstände global und privat ein für allemal sicher sein zu können, sollte eigentlich Raum für Verständnis der Nöte anderer schaffen können. Die Unfähigkeit allerdings, diese Nöte an sich selbst zu erkennen, die Unfähigkeit ferner, mit den Mitteln der Vernunft in das nie Lösbare zu resignieren, schafft diesen destruktiven Impuls der Friedenssehnsucht, der ihr eigenes Wollen immer wieder ins Gegenteil verkehrt. Obwohl er auch darin nie seinen Frieden finden wird, erlangt der Antisemit, indem er dem Juden gleichfalls den Frieden verweigert, eine Art Lösung. Er verhält sich, ohne das von sich zu glauben, wie einer, der sich weniger zu bluten dünkt, wenn ein anderer neben ihm ebenfalls blutet.